Good morning. Guten Morgen. Now, we have already talked a few days about this wonderful verse. Nun sprechen wir schon seit ein paar Tagen über diesen wunderbaren Vers. It has already happened. Es ist schon geschehen. Every blessing without exception has already been lavished upon us. Ausnahmslos, jeder Segen ist bereits über uns ausgeschüttet worden. But it's a love gift, it's not because you did something for it. Aber es handelt sich um ein Liebesgeschenk, nicht weil du etwas dafür getan hast. Let me tell you one of the greatest revelations that I ever got. Ich erzähle dir eine der größten Offenbarungen, die ich je bekommen habe. God doesn't love me because I am good. God loves me because he is good. Gott liebt mich nicht, weil ich gut bin. Gott liebt mich, weil gut ist. And since God is always good, God always loves me. Weil Gott immer gut ist, liebt mich auch immer. This is actually a very hard thing to believe in our hearts. Es fällt uns eigentlich sehr schwer, das in unseren Herzen zu glauben. Because not only religion, but most families have raised us with conditional love. Denn nicht nur die Religion, sondern auch die meisten Familien haben uns mit bedingter Liebe erzogen. Like, you're a good kid, you get a little gift from mommy and daddy. So wie, wenn du ein gutes Kind bist, bekommst du ein kleines Geschenk von Mami und Papi. You're a mean kid, you're not gonna get anything. Wenn du ein böses Kind bist, bekommst du gar nichts. So we've been trained to be conditionally loved. Wir sind also darauf trainiert worden, nur bedingt geliebt zu werden. When Clayton finally came into our lives with 15, als Clayton mit 15 Jahren in unser Leben trat, I worked very hard to make him understand the difference between unconditional love and consequences for wrong choices. Habe ich sehr hart daran gearbeitet, ihm den Unterschied zwischen bedingungsloser Liebe und Konsequenzen für falsche Entscheidungen zu vermitteln. Clayton knows that I love him. Clayton weiß, dass ich ihn liebe. Even when he makes bad choices, he still knows that I love him. Auch wenn er schlechte Entscheidungen trifft, weiß er immer noch, dass ich ihn liebe. But very few Christians really know that they are unconditional love when they make a mistake. Nur wenige Christen wissen jedoch, dass sie bedingungslos geliebt werden, wenn sie einen Fehler machen. Or when they sin. Oder wenn sie sündigen. But God's love is unconditional. Aber Gottes Liebe ist bedingungslos. And can I tell you something? Darf ich dir etwas sagen? His love gifts are also unconditional. Seine Liebesgeschenke sind ebenfalls bedingungslos. And God's spiritual blessing in the heavenly place are unconditional. Gottes geistliche Segnungen im Himmel sind bedingungslos. I really enjoy how Paul continues this, especially here in the Passion. Mir gefällt richtig gut, wie Paulus das fortsetzt, besonders hier in der Passion-Übersetzung. Look what he says. Schau mal, was sagt. Not only it's a love gift, but it's a love gift from our wonderful heavenly Father. Es ist nicht nur ein Liebesgeschenk, sondern es ist ein Liebesgeschenk von unserem wunderbaren himmlischen Vater. My friend. Mein Freund. I understand. I think I understand. Ich verstehe. Ich denke, ich verstehe. That few things are so destructive than having had a terrible abusive father. Dass nur wenige Dinge so zerstörerisch sind, wie wenn man einen Vater hatte, der schrecklich und missbräuchlich war. I work with children who have been abused. Ich arbeite mit Kindern, die missbraucht wurden. But I want you to understand something. Ich möchte, dass du etwas verstehst. It doesn't matter whether you had a terrible father, an okay father or a nice father. Es spielt keine Rolle, ob du einen schrecklichen Vater, einen halbwegs guten Vater oder einen netten Vater hattest. You have to set your heart free. Du musst dein Herz davon befreien. From believing that there is any comparison between your earthly father and your heavenly father. Dass es irgendeinen Vergleich zwischen deinem irdischen Vater und deinem himmlischen Vater gibt. These two have nothing to do with each other. Diese beiden haben nichts miteinander zu tun. It doesn't matter how your father on earth was. You now have an incredibly wonderful father. Es spielt keine Rolle, wie dein Vater auf der Erde war. Du hast jetzt einen unglaublich wunderbaren Vater. Think about this. Denke darüber nach. The love gift comes from a father that is so perfect that never does anything that's not motivated by love. Das Liebesgeschenk kommt von einem Vater, der so perfekt ist, dass nie etwas tut, was nicht von Liebe motiviert ist. Many Christians have told me. Viele Christen sagen mir, Reinhard, I cannot receive the love of my heavenly father because I never had a good father. Reinhard, ich kann die Liebe meines himmlischen Vaters nicht empfangen, weil ich nie einen guten Vater hatte. I don't believe that's the truth. Ich glaube nicht, dass dies die Wahrheit ist. I'm telling you what is the truth. Ich sage dir, was die Wahrheit ist. You've got to let go of holding on to the perceptions and images of your past. Du musst loslassen, an den Vorstellungen und Bildern deiner Vergangenheit festzuhalten. You've got to stop having an excuse that you can't understand a loving Heavenly Father because you never had a Father that was loving. Du musst aufhören, dich damit herauszureden, dass du den liebenden himmlischen Vater nicht verstehen kannst, weil du nie einen liebenden Vater hattest. Because now you do. Denn jetzt hast du einen. And the Father has proven to you that he's trustworthy by giving the most precious thing, the life of his own son. Dieser Vater hat dir bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist, indem er das Wertvollste gegeben hat, nämlich das Leben seines eigenen Sohnes. Can I tell you something? Darf ich dir etwas sagen? If God would never do any nice thing for any human being, selbst wenn Gott niemals etwas Nettes für einen Menschen tun würde, they would still have no right to doubt that he's a good God. Hättest du trotzdem kein Recht daran zu zweifeln, dass er ein guter Gott ist. Because he allows a sinner like you were to come into a perfect heaven because of Jesus Christ. Weil er es einem Sünder, der du warst, erlaubt, durch Jesus Christus in einen perfekten Himmel zu kommen. All of your sins are forgiven because his precious son paid for it, not you. All deine Sünden sind dir vergeben, weil sein kostbarer Sohn dafür bezahlt hat, nicht du. The cross proves that God is a very, very good father. Das Kreuz beweist, dass Gott ein sehr, sehr guter Vater ist. So we really don't need any other evidence. Wir brauchen also wirklich keine weiteren Beweise. And yet, we have many other evidences. Dennoch haben wir viele andere Beweise. Like Paul says to the Romans in chapter 8. So wie Paulus im 8. Kapitel zu den Römern sagt. He who did not spare his own son. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Shall he with him freely not give us everything? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? See, our incredible, wonderful, loving Heavenly Father. Unser unglaublicher, wunderbarer, liebevoller, himmlischer Vater. He has proven to us how deeply he loves us and how good he is. Hat uns bewiesen, wie sehr er uns liebt und wie gut er ist. So, you choose if you believe that you have a wonderful Heavenly Father or not. Du entscheidest also, ob du glaubst, dass du einen wunderbaren, himmlischen Vater hast oder nicht. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I've learned that revelation of the love of the Father starts with the choice to believe in the love of the Father. Ich habe gelernt, dass die Offenbarung der Liebe des Vaters mit der Entscheidung beginnt, an die Liebe des Vaters zu glauben. I used to always wait that one day God gives me a revelation of how much my Father in heaven loves me. Früher habe ich immer darauf gewartet, dass Gott mir eines Tages offenbart, wie sehr mich mein himmlischer Vater liebt. And I was one of those things. I was abused when I was a child. My father was mean to me when I was a child. So how can I love in a heavenly father that's good? How can I believe in him? Ich gehörte auch zu denen, die denken, ich wurde als Kind missbraucht. Mein Vater war gemein zu mir, als ich ein Kind war. Wie kann ich also an einen himmlischen Vater glauben, der gut ist? Until I realized I have to forgive my earthly father. Bis mir klar wurde, dass ich erstens meinem irdischen Vater vergeben musste. Secondly, I have to make a choice to believe that he's a good father because there's evidence he's given his son for me. Zweitens musste ich mich entscheiden zu glauben, dass er ein guter Vater ist, denn es gibt Beweise. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. Thirdly, I need to meditate on how deeply I'm loved by my father. Drittens musste ich darüber nachdenken, meditieren, wie sehr ich von meinem Vater geliebt werde. That's how I came to the revelation that I have a wonderful heavenly father. So kam ich zu der Erkenntnis, dass ich einen wunderbaren himmlischen Vater habe. And you can do the same. Dasselbe kannst du auch tun. Remember. Vergiss nicht. All these spiritual blessings. All diese geistlichen Segnungen. They are yours because they are a love gift. Gehören dir, denn sie sind ein Liebesgeschenk. From a wonderful heavenly father. Von einem wunderbaren himmlischen Vater. See you guys tomorrow. Bis morgen.